Ja, mich würde brennend interessieren, ob du die Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, im Nachhinein anhörst. Tatsächlich ja, bis auf die letzte. Die letzte hast du nicht angehört? Die habe ich nicht angehört, weiß ich selber nicht so recht. Ich komme gerade mit meinen Podcasts auch nicht hinterher. Aber ich auch nicht. Weil ich bin ja jetzt in der Super Bowl Woche, aber darauf wollte ich später zu kommen. Und okay, da gibt es jetzt halt richtig viele Folgen von meinem Football-Podcast. Da kommt jetzt jeden Tag ein, oder was? Nee, so schlimm ist es nicht, so, aber die sind nicht hauptsächlich lang, weil die einfach jede Position von beiden Mannschaften durchgehen. Oh je. Mhm. Aber da auf sowas hast du Bock drauf, oder ist das übel? Übel. Übel. Ich weiß nicht, ob ich mir das so krass geben könnte. Ja. Oh, jetzt rast's aber hier, Mensch. Ja. So. Ich bin ja generell auch ein fuchsiger Typ, was Football angeht, würde ich mal so von mir behaupten. Ja, würde ich auch von dir behaupten. Ja. Und deine Stimme, nervt die dich noch, wenn du dich selber hörst? Oder nicht, bist du nicht mehr so schlimm wie am Anfang, aber schon noch ein bisschen, ja. Ich nehme mir jedes Mal vor, ja, heute rede ich mal normal, aber jedes Mal kommt es wieder anders bei uns. Ist halt auch blöd, wenn du dir sowas vornimmst, seine Stimme, die hat man irgendwann mal gefunden, ne? Die tut man nur deswegen nicht verstellen, weil man es jetzt selber hört. Im Endeffekt, wenn du jetzt sprichst, hörst du ja auch selber, dann klingt sie ja auch nicht falsch. Das ist nur, wenn du nicht sprichst und sie dann hörst, ist es komisch. So wie wenn dich halt jemand filmt oder so. Genau. Aber bist du zufrieden mit dem, was wir hier abliefern? Tatsächlich ja. Sehr gut. Man kann es sich echt anhören, auch ein zweites Mal, obwohl man eigentlich selber dabei war. Ja, das ist komisch, gell? Mhm. Manchmal habe ich sogar irgendwie mehr Bock, das nochmal kurz anzuhören, was wir aufgenommen haben, gerade wenn ich es irgendwie am Donnerstag voll fertig mache, zusammen schnibbeln und hochlade, oder schnibbeln eigentlich nicht, aber halt ein bisschen abmischen. Und dann denke ich, manchmal mache ich dann einfach Podcast-App auf und starte irgendeinen Podcast und dann merke ich, ja, nee, komm, jetzt höre ich die kurz nochmal durch, bevor sie rauskommt, nur um sicher zu gehen, ob alles passt und so. Komplett von Sekunde 0 bis, okay, krass, weil manchmal skippe ich dann halt auch einfach 5 Minuten oder so, wenn es mich halt gerade nicht so interessiert. Ey, ich weiß ja eigentlich, was passiert ist, so, aber... Aber nicht zusammenfassen können, muss nie zum Schluss sagen, über was man alles geredet hat, weil die Zeit viel zu schnell rumgeht und zu viel geredet wird. Aber wenn man es dann anhört, dann weiß man, ah, jetzt kommt noch das und dann kommt noch das, immer so kurz vorher. Hast du schon richtig festgeknallt? Nein. Ich glaube, der ist schon wieder runter, gell? Ja. Ich glaube, du musst jetzt den Hebel verkürzen. Nee, ich will den festknallen. Ich will das genau so haben. Aber guck mal, wie viel Abstand der zu dem Stuhl hat. Du kannst ihn viel mehr ranschieben. Ja, aber wenn ich den Hebel verkürzen muss, dann kann das doch nicht dafür ausgelegt sein. Also die... Ja, ist vielleicht auch nicht, weiß ich ja nicht. Ja, tja. So viel zu dem Thema. Und apropos Sachen anhören. Aus irgendeinem Grund hat Sonos gedacht, es wäre cool, wenn sie ihre App aktualisieren, und die einzige Aktualisierung, die ich spürlich gemerkt habe, ist, dass sie die Zahlen wieder eingeführt haben für den Lautstärkeregler. Was war es davor? Gar nichts. Das war einfach wie perfekt. Beim iPhone ein Balken, oder wie muss ich das vorstellen? Okay, wie Balken. Und jetzt zeigt es mir ja für jeden Raum, vielleicht kann ich sie kurz demonstrieren, für jeden Raum zeigt es an, und wenn ich es dann vergrößere, dann kommt zu jedem Raum sogar die Zahl. Und die Zahlen stimmen ja nie übereinander, weil sonst müsstest du die alle genau hinschieben. Aber ich weiß nicht, wie man mir so ein Leid antun kann wie Sonos. Zahlen. Ich glaube, ich muss das alles verkaufen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe vor 2 Stunden einen Kollege auf den Podcast hier angesprochen, und dann habe ich ihm gesagt, ja, hörst dir mal an, hier erste Folge mit mir, Apple Support heißt die Folge. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, schönen Feierabend, weil der kommt immer ziemlich spät. Und dann bin ich gegangen, war ich bei der BayWa, und dann kriege ich eine Sprachmemo, und dann sagt er zu mir, ja, muss ich mich jetzt eigentlich angesprochen fühlen wegen diesen Zahlen bei der Fernsehlautstärke, weil ich bin ja einer, der geht nach Zweierzahlen, und meine Antwort war, du bist ein richtiger Hurensohn. Ja, dann weiß er wenigstens, was deine Meinung darüber ist. Ja, genau. Hat er eigentlich auch schon gewusst, weil das hat ziemlich einen Umkreis gemacht, wo ich erstmal angefangen habe mit den Fünferzahlen. Auf der Arbeit? Mhm. Aber wie kommt man auf so ein Gesprächsthema auf der Arbeit? Ah, das war eine verkopfte Geschichte. Und zwar hatten wir vor, unsere beiden AirPods zu paaren. Wir wollten quasi herausfinden, wie das geht, dass man auf 2 AirPods das Gleiche hören kann. Genau. Okay. Und dazu musst du bei deinem Abspielprogramm deiner Wahl musst du auf dieses Airplay-Symbol gehen und dann auf Audio teilen und dann kannst du quasi hinten am AirPod-Case das Knöpfle drücken. Auf Audio teilen? Ja. Control our speakers? Nee. Ah, du musst aber schon mit einem AirPod verbunden sein, dass das kommt. Genau. Ich habe das auch nie ausprobiert, aber ich habe jetzt auch nicht zwei Stück. Und das haben wir dann gemacht und dann habe ich gesagt, ja, ich höre gerade Podcast und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich bin jetzt auch selber Podcaster und so. Aber der konnte schon direkt was anfangen mit Podcasts. Ja, ja. Oder musstest du alles von Grund auf? Nein, ich musste nicht sagen, dass einfach zwei Leute da sitzen oder sich da unterhalten. Nee, also der ist auch frisch ausgelernt. Also der ist so in meinem Alter. Ja, okay. Ich glaube, da ist es auch gängig. Mhm. Ja, aber er hört eigentlich nur einen Podcast und der hat mir nichts gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen. Okay. Ja. Mann, ey. Mach der Hebel kürzer, ich sag's dir. Alter, jetzt ging nochmal ein Satz, jetzt ist fest. Das hat auch nochmal richtig geknackt gerade. Ja. Sehr gut. Ja, beginnen wir mal offiziell, oder? Ja, können wir mal starten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Carstenson Crusoe mit Felix aka Bubi. Ja, hallo. Folge 62. Bist du bereit dafür? Ja, ich freue mich schon auf die 70. Oh, müssen wir da wieder mit dem Auto hinfahren? Nee, da machen wir was ganz anderes. Vielleicht ist das Wetter so gut, dass man schon mit dem Fahrrad raus kann oder ähnliches. Ja, wäre auch geil. Ich habe richtig Bock auf Parkbank. Hast du richtig Bock auf? Ich habe auch Bock auf Parkbank. Was ist deine Go-To-Parkbank? Oh, schwierig. Ich mag generell Parkbank. Bänke, wo ein Emblem drauf ist, gesponsert von X. Sehr gut, ja. Das ist sehr gut. Und ich mag auch Bänke aus Metall nicht so arg. Ja, die sind immer so kalt. Die sind so kalt. Die sind selbst, wenn es warm ist, noch kalt. Und die wirken immer ein bisschen dreckiger, obwohl sie wahrscheinlich an sich, dadurch, dass sie aus Metall sind, vielleicht sogar hygienischer sind oder so. Aber irgendwie fühle ich mich besser, wenn ich auf irgendeinem Holz oder so einem Holzersatz drauf sitze. Ja, ist auch ein bisschen bequemer, weil es halt auch ein weicheres Material ist, obwohl der Arsch das wahrscheinlich nicht so merkt. Ich glaub, aber trotzdem, nicht. Ich glaube, gefühlt her. Hast du eine Go-To-Favorite-Bank? Ja, die steht bei mir zu Hause. Sehr gut. Ach, die im Keller. Die im Keller. Sehr gut, ja. Nee, ich glaube, bis jetzt wäre es vielleicht so eine die Haro Höfliger Bank 2. Ja, nur weil da ein Pogge-Stop ist, weil oder? Eine Arena ist. Eine Arena, meine ich. Also, zu der komme ich gar nicht so häufig, aber ja, so oft setze ich mich eigentlich nicht auf eine Parkbank, deswegen vielleicht umso besser. Oftmals nimmt man sich nicht die Zeit, wieso sollte man sich auf eine Parkbank setzen? In dem Alter. Muss dem man Alter. Rein altern. Ja, das wäre geil. Heute macht es ja eh schon so Anzeichen, wenn's der Winter langsam seinen Abschluss findet. Ja, richtig gut. Mir gefällt es richtig gut. Da kriegt man richtig gute Laune. Kein Wind, der einen eklig irgendwie in den Nacken reinzieht. Und dann kann man, heute habe ich sogar extra zweimal überlegt, ob ich nicht doch die eine Jacke dünner anziehe. Das habe ich dann auch gemacht, war die komplett richtige Entscheidung. Weil wenn man sonst in der Mittagspause ist, bin ich wieder rüber gesteppt zum Kaufland und wenn man da länger als 5 Minuten drin ist und man hat so eine Winterjacke an, dann kriegt man komplette Schweißausbrüche. Ja, war auch sonnig, oder? War auch sonnig, ja. Hat das, alles gepasst. Kein das killt eigentlich am meisten mit der Winterjacke, die wir beide haben. Ja, aber apropos windig, ich habe am Wochenende wieder Fußball gehabt und da war es auch richtig windig. Am Sonntag warst du mal draußen? Am Sonntag, ja. Ja, da war es ja brutal windig. Und nur weil so viel Wind war, habe ich ein Tor gemacht. Kommt wieder die wöchentliche Kreisliga-Update. Kreisliga-Update. Das neue. Bräuchte man einen Jingle für. Bräuchte man einen Jingle für, ja. Kreisliga-Update. Das klingt sogar gut. Ja. Finde ich. Finde ich auch gut. Sollten wir uns mal überlegen. Auf jeden Fall war es sehr windig und sehr regnerisch. Und der Wind war genau das Spielfeld entlang. Zum Vorteil der Mannschaft, die in Windrichtung spielt. Aber der Nachteil war, der Windrichtung ging in Richtung bergauf, weil der Platz war nicht gerade im Wasser. Okay. War in Rietenau. Und ich habe mir dann im offensiven Mittelfeld den Ball erobert, bin dann über die rechte Außenbahn gelaufen und wollte dann eigentlich reinflanken. Und dann habe ich auch geflankt. Nur der Wind hat dann meinen Ball so gepackt und einfach hinten in der Winkel reinfallen lassen und der Torwart hat keine Chance gehabt. Weil er das auch nicht erwartet hat, dass der so, nee, so gar komisch nicht. Kommt. Weil auf einmal, der Ball fliegt die ersten 10 Meter ganz normal und auf einmal zieht es einen rüber hinten runter. Und es war der Siegtreffer, nee, oder? Es war 3-0 und wir haben 6-0 gewonnen. Ah, okay. Ja, aber es war vermutlich das schönste Tor gewesen, ja. Sehr gut. Ja. Wenn man selber überrascht ist, dass das, weil meistens, wenn man schon eine Weile irgendeinen Sport betreibt, dann kann man gut einschätzen, ob das jetzt in dem Moment, wo man den Ball trifft oder schlägt oder wie auch immer, wie gut er wahrscheinlich ankommen wird. Und wenn dann so eine Situation sich ergibt, dann ist, glaube ich, doppelt so witzig oder gut oder keine Ahnung, wenn er dann direkt reingeht, obwohl man es selber nicht erwartet hat. Ja, war sehr witzig, auf jeden Fall. Ich habe mich auch entschuldigt an den Stürmerkollege, der in der Mitte gewartet hat, dass meine Flanke nicht ankam. dann stand der nicht. Nee, wie hast du gesagt, ist dein Spruch? Der stand in der Zeitung? Nee, wie war das? Ach so, nee, der Ball stand nicht in der Zeitung. Der stand nicht in der Zeitung. Ja, aber wenn der jetzt angekommen wäre, dann stand er in der Zeitung. Okay. So. Habe ich mir gemerkt, aber ich kann den in keiner Lebenssituation anwenden, den Spruch. Schwierig. War das Kreisliga-Update? Das war das Kreisliga-Update. Sehr gut. Ja, ich habe auch ein kleines Update und zwar sind meine AirPods zurück und ich habe sie brutal vermisst. Die waren eigentlich letzte Woche schon da, aber da habe ich es vergessen, weil die schon wieder so vollgepackt waren. Ja, du hast mir schon erzählt, aber was war denn nochmal genau? Ich habe die wenn ich die ins Ohr reingemacht habe, also wenn ich die frisch rausgenommen habe aus dem Case und ins Ohr reingemacht habe, dann haben die für 2 Sekunden ein sehr lautes Rauschen abgespielt oder erzeugt. Ja, aber es macht ja eh schon so ein Geräusch, wenn du die aus dem Case ins Ohr tust. Du machst ja so ein Babum. Ja, wenn es verbunden ist, aber quasi direkt in dem Moment, wo du es einsetzen tust, da macht es, glaub noch nicht Babum und dann hat es einfach nur gerauscht und es war so laut, dass du kannst ja nicht, danach ging es eigentlich, aber das Geräusch wurde erst erzeugt, wenn das sind so Sensoren drin, die dann erkennen, ob es im Ohr drin ist, weil wenn du den AirPod rausmachst, wird ja auch die Musik oder der Podcast pausiert und das konnte man erst erzwingen, wenn es im Ohr ist, aber dann konnte man es ja nicht verhindern, weil man es ja ins Ohr eingesetzt hat, also es war äußerst unangenehm und die haben auch immer, die geben einem ja so eine Push-Benachrichtigung, wenn man die irgendwo vergessen tut. Ja. Dann steht so, oh, you left your AirPods behind und sowas. Und zuletzt wurden sie in der Straße, in deren der Hausnummer erkannt oder bemerkt oder so. Und das kam auch, obwohl ich die im Rucksack, in meinem Rucksack, den ich auf dem Rücken hatte, kam trotzdem die Meldung. Also war auch ein bisschen komisch. Ein bisschen angsteinflößend, wenn man denkt, oh, habe ich die jetzt verloren? Ja, oder? Ich habe die bei den ersten paar Meldungen habe ich dann auch immer doppelt nachgeguckt, ob ich die wirklich eingepackt habe oder doch auf meinem Schreibtisch auf der Arbeit habe liegen lassen. Ja, und ich war dann auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich nochmal nachgeguckt habe, wann ich die gekauft habe, also was für ein Datum auf der Rechnung steht. Und es war halt Ende Januar, deswegen musste ich gucken, dass ich die rechtzeitig noch irgendwo zu einer Reparatur bringen, bevor die 2 Jahre rum sind. Im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, Garantie und im zweiten Jahr Gewährleistung. Ich glaube, so rum ist richtig rum. Und Garantie würde heißen, man kann es direkt bei Apple einschicken und die tun es kostenlos reparieren. Und Gewährleistung trägt aber der es dir verkauft hat, also der Online-Shop. Deswegen habe ich es zu Denne geschickt und da die das verkauft haben, sind sie auch irgendwie zertifizierter Apple-Händler und deswegen können die Dinge auch reparieren. Und dann habe ich jetzt auch nichts dafür gezahlt und habe trotzdem hoffentlich so gut wie neue, die haben mir sogar einen kompletten Satz von diesen Schnupsis, die man da draufsteckt, haben sie mir sogar mitgegeben. Ja, das ist nice, wenn die passen. Ja, zum Teil. Ich glaube, auf einer Seite besser wie auf der anderen. Du hast mal erzählt, du hast da so Spezialdinger. Special-Dinger, ja. Weil beim Sport machen, wenn ich schwitze, dann rutschen die Silikon-Blöpsis einfach raus. Das passiert bei mir auch. Ja, genau. Deswegen habe ich mir so Special-Dinger gekauft, die ich dir nur empfehlen kann. Ich glaube, die müsste ich echt auch mal ausprobieren. Sabrina hat die auch mal ausprobiert von mir. Also ich hätte auch noch ein paar, aber ich weiß nicht, ob deine Ohrgröße dazu passt. Ich habe sehr kleine Ohren. Ja, dann passen sie, weil ich habe auch die kleinen. Du hast die S oder die M drauf, oder? Ich habe einen großen Kopf und kleine Ohren. Ja. Ja, ich habe, glaube ich, die S drauf. Ja, dann passen die dir bestimmt. Weil ich habe auch die kleinste Größe von den Ersatzdingern drauf. Ja, genau, die tut man einfach zusammendrücken, ins Ohr stecken und dann gehen die wie so ein Oropack in deinem Ohr wieder auf. Das wollte ich gerade sagen, wie ein Oropack. Und dann ist es doch auch besser, Das misst eh, wie abgedichtet das Ohr ist, damit das Noise Cancelling, glaube ich, richtig funktioniert. Wahrscheinlich. Hast du es dann auch mal getestet? Da gibt es so einen Test. Ja, genau. Und der ist dann auch. Ja, aber der war auch bei mir bei allen drei Größen von ja, den AirPods dicht. Bei deinem. Ach, da war er immer dicht. Bei mir nicht. Bei mir ja. Steht, glaube ich, bei keiner einzigen Kombination echt? Dicht. Ja. Ach, verrückt. Wahrscheinlich wäre das Sound tausendmal besser, wenn ich da die richtigen Aufsätze für die AirPods hätte. Ja, ich habe noch ein frisches Pack, also kannst du dir mal zwei. Zum Test nehmen. Das wäre nice. Für 5 Euro. Sehr gut. Ich hab eigentlich auch in der Zeit, wo ich die nicht hatte, musste ich ein bisschen improvisieren. Da habe ich dann zum ersten Mal die beigelegten Headset-Dinger, also die uralt Teile, die sich, glaube ich, nie geändert haben, wo auch so ein Mikro dran ist, die habe ich dann eine Zeit lang genutzt, gerade um Podcasts zu hören. Aber Musik habe ich dann mit den richtigen Bügelkopfhörer gehört, was eigentlich auch geil ist, weil da ist qualitativ nochmal um einiges mehr drin, wie bei so Mini in ihr Dingern, aber die sind halt ein bisschen unhandlich und deswegen auch ein bisschen unpraktisch und man hat immer ein Kabel dran und das Kabel ist halt brutal nervig, das habe ich ja schon mal erwähnt. Das hast du letzte Woche erzählt, dass genau. Du sie unterm Pulli durchgemacht hast, wie die coolen Kids früher. Das habe ich gemacht, ja. Und ja. Ich habe die Maske aufgezogen, dann die ins Ohr rein und dann wollte ich die Maske abnehmen und dann hat sich das alles miteinander verheddert. Das, was mir immer noch passiert mit meiner Brille, die verheddert sich auch manchmal in der Maske, aber das mit den Kopfhörern ist ein ganz anderes Level. Ja, Kopfhörer ist so eine Sache. Einfach AirPods kaufen. Da hat man mit einer Maske zumindest kein Problem mehr. Ja. Und auch dieses, das Umschalten hat man bei Kopfhörern auch nicht. Dieses, ich stehe an der Kasse, will kurz wissen, was ich zahlen muss oder muss kurz mit irgendjemand reden, irgendjemand fragt einen was, dann kann man das entweder kurz rausnehmen und die Musik stoppt sofort oder man kann einfach kurz draufdrücken und dann pausiert es auch. Ja, findest du eigentlich, dass es von der Allgemeinheit okay ist, wenn man seine AirPods bei einer Konversation beim Kühnle oder beim Bäcker oder sowas, wenn man die AirPods drin lässt, ist das von der Allgemeinheit abgesegnet oder nicht? Ich glaube nicht, dass es akzeptiert ist. Weil die AirPods kann man ja einfach auf transparent schalten, dann ist es einfach 1:1 wie hören. Ja. Und ich überlege mir jedes Mal einfach jetzt mit den AirPods reinzulaufen, aber dann denken die sich, oh, die Jugend, die ist doch halbe abwesend, die macht alles gleichzeitig. Aber ich habe mir das tatsächlich auch schon ziemlich häufig gefragt, ob das uncool ist, wenn man das macht. Vor allem bei mir ist es ja so ein Eck, die wieder reinzumachen, weil ich die Schnäpsis ja zusammendrücken muss. Ah. Das ist halt unangenehm, aber ich glaube, ab jetzt probiere ich das mal aus. Die drin, also ich habe das jetzt schon eine Zeit lang gemacht und ja, also für einen selber funktioniert es, aber der andere kommt sich vielleicht ein bisschen komisch vor, weil der das ja nicht weiß, ob da jetzt was abläuft oder ob man einen schlechter hört oder so. Ja. Aber ich denke, solange man nicht dreimal nachfragen muss, sollten die schon irgendwie wissen, dass das funktioniert oder so. Keine Ahnung. Aber sie können ja auch nicht erwarten, dass man die rausnimmt. Keine Ahnung. Das Gute ist halt, so Bügelkopfhörer ist halt ein richtiges Statement, weil wenn ich mir überlege, im Winter habe ich die ganz oft auf und dann die Mütze drüber, dann sieht man ja gar nicht, dass man Kopfhörer eigentlich auf hat. Ja. Da guckt nicht unten ein Kabel raus und die werden so gut wie umschlossen, je nachdem, wie tief man seine Mütze runterzieht. Und dann blicken es manchmal Leute nicht, dass wenn sie einen anreden oder auch auf der Arbeit mache ich die manchmal rein, um mich besser zu konzentrieren und dann kommt manchmal ein Kollege her und will irgendwas wissen und dann sieht er erst, dass die Dinger drin sind und ich kurz in dem Moment nicht reagiert habe und wundert sich und dann nimmst du es kurz raus, den AirPod und dann, sorry, ich habe das gar nicht gesehen. So geht es mir auch. Passiert schon häufig. Ja, wenn ich was vormontiere oder so, mache ich auch immer meistens einen rein, aber das reicht dann schon, um andere Leute nicht zu hören. Ja. Wenn in so einer Montagehalle ist, so nicht gerade leise. Ja. Merkt man erst mal, wenn man so Noise-Canceling-Dinger aufmacht, dann eine Weile arbeitet und dann die abzieht, dann denkt man ist so wie in einem Flugzeug, so, wo so ein brutal lautes Rauschen ist. Das ist auch oder selbst wenn man in so einem Büro drin ist und dann denkt man ja, da ist es eigentlich leise, aber es ist auch konstant irgendeine Lüftung, irgendeine Heizung, irgendein Gekruschel, irgendein sind immer Geräusche da und da habe ich auch mal, ich glaube, das waren von Sony solche Noise-Canceling-Dinger, also so auch Bügelkopfhörer mit Noise, also wo das, glaube ich, annähernd so gut wie bei Bose ist und da fand ich auch den Unterschied enorm. Also das ist ja, bei den AirPods geht so da schon auch so eine Unterdrückung da, aber bei solchen Bügeldingern, die zusätzlich noch abschirmen, so wie die und da noch Noise-Canceling haben, da ist das richtig enorm. Das glaube ich, habe ich leider nicht. Da verschrickt man auch kurz, da zieht man die ab und denkt so, Was ist jetzt eigentlich hier los? Was für ein Rambazamba und eigentlich ist komplett ruhig um einen rum. Ich hätte keine Verwendung für große Bügel-Kopfhörer. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr verwendet, aber zum Fliegen kann ich die nur empfehlen, die Dinger. Ja, weil AirPods drücken nach 4-5 Stunden so, finde ich. Weiß ich gar nicht. Aber das könnte auch an meinen Schnäpsis liegen. Das könnte auch daran liegen. Die drücken ja permanent gegen dein Ohr außen. Ja, gut. Ja, gut. Wenn wir schon beim Thema Musik sind, Patrick, starten wir doch einfach die Musik. Ich glaube auch, dass wir mal zum Thema kommen. Ja, und zwar hatten wir diese Woche euch gesagt, dass ihr das Album von der guten Jäule anhören sollt. Das Album hieß Glitch Princess, Patrick. Ja, ich will direkt was zum Namen sagen, weil ich habe gestern Abend mir gedacht, ja, gibst einfach mal den Namen auf TikTok ein, weil ich gar nicht einschätzen konnte, wie bekannt das Mädel überhaupt ist. Und da wurde erstmal, da kam auch nicht viel, auch nur ganz wenig Likes und Views, glaube ich. Ne, Views sieht man gar nicht, aber ich glaube deswegen auch wenig Views, wenn es wenig Likes hat. Und da war 3 Fakten über Jule. Also das Jule. Mädel wird Jule ausgesprochen. Und Jule ist anscheinend ein Charakter bei Final Fantasy. Da kommt irgendwann der Name her. Das ist nicht so mein Game. Das ist nicht so dein Game. Mhm. Und dann kommen auch ganz viele Bilder und Videos von ihr und sie läuft anscheinend auch privat oder in ihrer Freizeit so rum, wie sie auf dem Cover drauf ist. Die Arme. Die Arme, ja. Aber es hat sie sich so ausgesucht, also ist eigentlich okay. Ja, dann. Jeder kann ja sein, wie er will. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mir ist auch jetzt gerade aufgefallen, dass der Name von dem Album ziemlich passt, so wie das Album eigentlich ist, Glitch Princess, weil die Stimme ziemlich rumglitscht an manchen Stellen, ja. Nicht nur die Stimme, ich finde eigentlich auch alles drumrum glitscht irgendwie rum. Alles ist ein bisschen entweder am Brummen oder am Klirren oder am Rauschen oder am Verzerrtsein oder am Übersteuern. Ja. Und es variiert schon ein bisschen ein Lied, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, das hat so ein bisschen wie so ein Reggaeton Beat runter, aber hat dann trotzdem als Hauptthema irgendwelche Synthesizer, die einfach nur brummeln und kreischen. So. Ja, der Name ist schon Programm. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Vor allem das erste Lied, wenn man das anhört, denkt man mal, ist irgendwie straight in so einem, ich weiß es nicht, ein bisschen so ein Horrorfilm-Vibes. Und ich finde, es ist genau das, was man erwartet. Wenn man das erste Lied hört. Genau. Okay. Ja. Also ich habe genau sowas erwartet. Und nichts anderes. Bei dem Cover, bei dem Name. Schwierig. Ja, hattest du ein Lieblingslied von dem Album? Ja, ich hatte eins und ich glaube, das bleibt sogar in der Playlist meines Vertrauens. Und zwar, das ist Don't Be So Hard on Your Own Beauty, weil das noch einigermaßen normal klingt. Was heißt normal? Aber halt so. Bisschen popmäßig halt. Ja, das stimmt. Das ist auch eins von den erwähnenswerten Liedern auf dem Album. Das fängt mit so einer Gitarre an. Genau. Ist so ein bisschen dumpf. Und das einzige Lied, wo es ja nicht so langgezogene Töne singt, sondern so ein bisschen fast in so ein rapartiges Rap oder halt einen schnellen Gesang reingeht. Ja, und ich finde auch manchmal, nicht nur in dem Lied, sondern auch in manch anderen, ist so ein bisschen Billie Eilish-mäßig. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Und dieses eine Lied, wo ich, also ich habe ja gerade eben, bevor wir auf Record gedrückt haben, von einer anderen Band, die zufällig Glitch Mob heißt, wo der Name auch Programm ist, aber das nicht ganz so auf die Spitze getrieben wird wie da. Die haben auch ein Lied, wie hieß denn das jetzt? Weiß ich ja gar nicht mehr. Und da klingt der Gesang aus so wie der Jule-Gesang. Ich finde Jäule schon gut. Ich habe mir das schon irgendwie verinnerlicht, dass die so heißt. Es hat mich sehr daran erinnert. Und ja, mein Favorite nach Don't Be So... eigentlich finde ich Electric ein bisschen geiler wie das Lied Nummer 6. Ist auf meiner Nummer 2, die Nummer 2 ist, theoretisch. Weil da ist es nämlich das Interessante, weil man noch nicht weiß, wo das Album hinführt, weil das erste Lied ist eigentlich nur so eine Stimme, die abgehackt irgendwelche Sachen sagt, die sie mag oder auch nicht mag. Fängt sie an zu singen, alles ganz schön und gut und dann singt sie auf einmal hoch und dann denkt man, okay. Und dann denkt man... was passiert jetzt? Und dann singt sie einfach noch höher und du denkst so, okay, jetzt ist alles klar. Ja. Und es passiert immer mal wieder bei dem Album, dass, wenn man schon denkt, sie singt hoch, kommen nochmal ein paar Takte später die Gesänge einfach nochmal ein paar Oktaven höher und fertig. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding bei der Jul. Wie fandst du das Lied mit dem Feature? Lied Nummer 5, Perfect Blue, Feat Tochi. Ja, das Feature fand ich auch ein bisschen komisch. Das war ja, wenn ich es richtig erinnere, eine männliche Stimme, ja, die sich relativ ähnlich abgemischt anhört. Auch so glitchmäßig hochgepitcht und runtergepitcht. Also ja, mag ich eigentlich nicht so tatsächlich. Ich fand das Komische an diesem Feature, eigentlich das Lied, ich glaube bis zur Hälfte kommt das Feature noch gar nicht irgendwie vor. Ich glaube, einmal wird es kurz angedeutet und dann ist das Feature ja auch mit Autotune vollgepackt, aber irgendwie klingt es so, wie wenn das Autotune falsch wäre. Oder wie wenn der es hinkriegt, trotz Autotune irgendwie die falschen Töne zu singen. Ich weiß es nicht. Also irgendwas passt wirklich nicht, aber das richtig zu benennen, habe ich auch Probleme damit. Meinst du, ist ein Stilmittel, dass das Autotune einfach falsch ist oder sind die blöd? Das könnte auch sein, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine nämlich Leute, die sowas gern hören wollen, genau sowas. Das kann gut sein, ja. Ich habe auch nachrecherchiert oder beziehungsweise hat sie selber, ich habe einen kurzen Artikel drüber gelesen, weil es eigentlich nicht viel über die gibt. Und da hat sie anscheinend in einer Reddit-Fragerunde, wahrscheinlich war es ein AMA, Ask Me Anything, da hat sie ihren Musikstil beschrieben aus Victorian Classical Style Cyberspace Fourth Generation Goth Cyborg from Parallel Dimension und in Klammern If I Existed in 1351, Klammer zu, Black Death, Kawain, Yan Yan, Radioactive, Motherboard, Chernobyl, Anime. Das ist das Genre. Wie nochmal? Ich habe gerade nicht zugehört. Also, also, das zeigt, glaube ich, auch, dass hier sie das ganze Ding möglichst, also wenn man es auch guckt, wie sie rumläuft, will sie ja möglichst was ganz Eigenes kreieren und das möglichst nach nichts anderem klingt, das es schon gibt. Weil sonst würde sie das, glaube ich, nicht alles auf die Spitze treiben. Und das hat sie auch richtig gut hingekriegt. Das hat sie richtig gut hingekriegt, ja. Ich sehe gerade auch, das habe ich auch vorhin schon herausgefunden, dass das unser Lieblingslied, Don't Be So Hard On Your Own Beauty, das meistgehörte Lied von dem Album bis jetzt ist, auf Spotify zumindest. Kurz vor der Million fehlen noch 49.000. Ah, das ist eigentlich gut, dass bei Spotify die Zahlen dran stehen, weil auf Apple ist das meistgehörte Lied Too Dead Inside und dann kommt erst das und dann kommt Electric als drittes. Ja, das Komische ist, bei Spotify ist ja nach Beliebtheit geordnet und da ist Too Dead Inside auf der 1, obwohl es nur 440.000 Aufrufe hat. Ja, ich glaube, dass es auch noch abhängig von einem bestimmten Zeitraum ist. Also die Klicks sind quasi total gesehen, aber innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, wie viele Klicks da zusammenkommen und anhand von dem wird es sortiert. So dass sonst würden zum Beispiel, wenn jetzt ein neues Red Hot Chili Peppers Album rauskommt, dann müssten ja die neuen Lieder erst ganz, ganz lange viele Klicks sammeln, bis die überhaupt über die bisher meist gehörtesten Lieder kommen. Deswegen macht das System so schon Sinn, dass man direkt so eine Mischung zwischen alt und neu hat. Ja, aber meinst du nicht, dass das System dann ein bisschen zu kurzfristig ist, weil es ja erst eine Woche draußen? Vielleicht wird da noch ein bisschen mehr mit eingerechnet, ich weiß es nicht. Aber mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass das dass die Zahlen nicht einfach der Reihe nach absteigen. Ja, dass die aktuellen Lieder schon öfters bei der Beliebtheit mit drin sind, das ist mir auch aufgefallen, aber die hat auch ein paar richtig bekannte Lieder anscheinend mit bis zu 4 Millionen Aufrufen. Aber auf anderen Alben dann? Ja, genau. Das sollte man mal. Na, sollte man, vielleicht sollte ich mir das mal. Heißt zum Beispiel Pocky Boy. Pocky Boy? Ja. Ich habe gerade mal auf See All. Ah ja, das wird mir auch angezeigt. Das ist das Album davor. Ja, es war schon brutal interessant, sowas zu hören, was man eigentlich niemals sich selber, also generell würde ich, glaube nie durch Zufall auf so ein Album kommen. Also im Endeffekt war es jetzt auch Zufall, aber dann würde ich halt sagen, okay, Lied Nummer 1, komisch. Und dann, wenn man aber so gezwungenermaßen sagt, ja, wir hören uns jetzt einfach mal an und tauschen uns danach aus, dann kommt da irgendwie mehr bei rum und dann hört man es vielleicht doch mehr als ein, zweimal an, weil schon interessant, dass wir beide auch aus den ganzen Liedern genau die zwei gleichen als unsere Favoriten auserkoren haben. Weiß nicht. Fand ich interessant auf jeden Fall. Ich habe mir aber auch genau das gedacht, dass du auch das Lied gut findest und das Electric, das haben wir ja vorhin kurz einen Ausschnitt gehört. Ja, das ist auch das Lied, was ich in die Insta-Story gepackt habe. Ja, genau. Da habe ich gedacht, da mache ich mal eins rein, das nicht direkt eskaliert, wenn man auf die Story klickt. Ja, was auch verrückt ist, ist, dass das Album insgesamt trotz 13 Lieder einfach 5 Stunden 27 geht. Wie kann das denn sein, Felix? Ja, das kommt dabei raus, wenn man das letzte Lied einfach 4 Stunden 40 lang macht, wenn ich es richtig im Kopf habe. 4 Stunden 44, ja. Aber ganz genau 4 Stunden 44, glaube ich. Sekunden. Ich glaube, das ist einfach abgeschnitten, weil sowas normalerweise nicht vorkommt. Mhm. Aber ich glaube, wir haben nämlich probiert, das Lied, ich habe gedacht, ich habe es dir auch versucht zu erklären, für mich klingt das Lied, weil es wirklich ganz langsam und träge ist, klingt es so, wie, ich kenne es in dem Fall von Jurassic Park, da gibt es auf YouTube Videos, das heißt Jurassic Park Theme 1000% Slowdown oder sowas. Also im Endeffekt, ich weiß nicht, was 1000% Slowdown ist, weil eigentlich müsste es ja Kerbruch aus 1000 sein oder sowas, damit man von Slowdown reden kann. Und deswegen haben wir auch ganz kurz probiert, das Lied schneller zu machen, indem wir es einfach mehrmals durch irgend so ein Online-Speed-Up-Tool gejagt haben. Und dann, glaube ich, soll es das Lied Eis sein, zumindest von den Harmonien her. Du hast jetzt nicht so rausgehört, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das ist. Und das ist eigentlich auch eine coole Idee an sich. Also ich glaube, das Lied bringt niemandem wirklich was. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll auf einer Schallplatte, weil ich habe gesehen gehabt, dass Leute auf Twitter geschrieben haben, dass sie sich freuen, dass sie das Album haben. Die Platte sieht auch cool aus. Die sieht aus. Ich habe auch mal geschaut. Es gibt, glaube ich, 2 Stück, aber die eine, wo ich gesehen habe, hat es so wie so Blutspritzer drin in der Schallplatte. Ja, das ist richtig cool. Das ist cool. Ich habe auch mal so Schallplatten gesehen, die sind innen drin flüssig einfach. Die kannst du drehen und dann läuft so Flüssigkeit hin und her. Also sie sind im Endeffekt innen hohl und da ist halt zum Teil Flüssigkeit drin. Aber das kriegst du nicht aus Vinyl hin. Wahrscheinlich nicht aus irgendwelchen Kunststoffen halt. Was? Die Platte an sich. Ja, das ist schon, das Werkstoff heißt doch Vinyl, oder? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es den in durchsichtig gibt. Wenn es, oder... Ich glaube schon. Ist der durchsichtig und dann... Das ist einfach so granular, das gibt es glaube ich in allen Farben und Transparenzen. Okay. Ich folge einem Dude auf TikTok, der stellt ab und zu Platten vor und was die so besonders macht. Und da hat er auch gerade diese gezeigt mit der Flüssigkeit drin. Und die eine, ich glaube, das mit dem Blut gab es schon mal. Und das ist, glaube ich, so richtiges Blut von den Künstlern oder sowas. Auch ein bisschen abgefuckt, aber... Irgend so eine limitierte Edition, okay, wo die ihr Blut reingespendet haben. Ich weiß auch nicht, wie es funktionieren soll. Lass mal lieber. Dann hole ich mir lieber die verschiedenfarbenen Casper-Platten, die man vorbestellen kann fürs neue Album. Okay. Gibt's auch verschiedene Töne und gibt's auch, sind so Cremefarben, so pink und türkis, cremig aber. Okay. Sieht cool aus. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich da hinsetze und dann beim Plattenspieler von meiner Mutter hier das anhöre, obwohl wir eigentlich gute Boxen da dran haben. Wäre mega geil. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, dann hört man wirklich auch das Album, wie es gedacht ist und nicht einfach die 3 besten Lieder, die man da auserkoren hat in seiner Playlist ab und zu mal, sondern die Lieder nacheinander, wie sie gedacht sind. Ja, genau. Das hat schon auch was. Ja, kommen wir zum Fazit, oder? Kommen wir zum Fazit, ja. Du hast ein bisschen schon angedeutet, dass wir uns die anderen Lieder auch anhören sollen und hast gelacht. Dann findest du es vielleicht ein bisschen lachhaft, oder? Ja, ist schwierig. Die sind nicht alle grottig scheiße, die Lieder. Die sind nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Und zum Teil auch ein bisschen anstrengend. Also wenn ich sag, ja, ich habe jetzt Bock, das Album mir anzuhören, so wie ich es jetzt auch gemacht hatte. Ich hatte wirklich zum Teil Bock, das Album anzuhören, weil es halt direkt mit einem Lied anfängt, wo ich sage, das ist wirklich das beste Lied von einem Album. Und dann kommt man eigentlich auch ganz gut rein, wenn man sich so auf sowas freut. Aber wir stellen uns ja immer die Frage, lassen wir es drin in unserer Bibliothek oder nicht? Und da würde ich, glaube ich, auch eher dazu tendieren, wirklich nur 1 bis 2 Lieder drin zu lassen und das Album an sich aber lieber rauszuwerfen, weil ich vermute, wenn ich meine Musikbibliothek schaffe, würde ich die einfach alle 3 wegdrücken, weil die halt zu bisher nichts passen, was bei mir in der Mediathek drin ist. Ja, also wenn es in meiner Playlist auf Shuffle kommen würde, würde ich wahrscheinlich auch die besten Lieder wegdrücken. Ne. Glaube ich, so geht's mir, weiß ich aber noch nicht. Ich glaube, ich probiere es einfach aus. Ne. Weil ich habe auch nicht den richtigen Modus gefunden, wo ich die Musik höre. Ich habe es wieder in verschiedenen Lebenssituationen gehört und irgendwie hat es zu nichts gepasst. Okay. Also ich habe es zum Autofahren gehört. Ja, ich auch. Und das zum Montieren okay. Und hier ein bisschen kurz beim Zocken vom Podcast, aber irgendwie nicht mich ganz so hat es gepackt. Ja. Auf jeden Fall habe ich es jetzt mal drin und warte, was passiert. Ja, ich schau mal. Okay. Sehr gut. Ja, so ist das. Hammer's. Ich hab die Woche was angeguckt, wo ich eigentlich ein bisschen arg late to the party bin, aber bis jetzt keine Zeit gefunden habe. Und zwar, wer stiehlt mir die Show? Beziehungsweise, ich habe direkt angefangen. Also eigentlich war noch, glaube ich, das Fernsehprogramm an, weil wir halt, ich glaube, irgendwann mal Football geguckt haben. Und dann habe ich den Fernseher angemacht, dann ist das mit angegangen. Und dann war gerade Werbung Ende und dann kam Vorschau für das kommende Programm von ProSieben. Und da kam halt, wer stiehlt mir die Show? Und dann habe ich gedacht, ja, ich wollte es, glaube ich, mal und dann mal angucken. Dann habe ich gedacht, aber ich will das jetzt quasi jetzt angucken. Ich glaube, es war Montag oder sowas. Und dann kommt es ja, glaube ich, immer dienstags, ja. 20:15 Primetime. Und da habe ich gedacht, ja, es gibt ja zum Glück die kostenlose Join-App. Dann checke ich da mal ab, wie das funktioniert. Die hatte ich, glaube ich, bis jetzt immer nur, um Jerks zu gucken. Deswegen habe ich da auch direkt mit der Folge angefangen. Wer stiehlt Anke Engelke die Show? Und die war halt wirklich überragend, die Folge. Also ich habe da dann aus erstem Mal so das Spielprinzip wirklich verstanden, weil nur aus den Schnipsel in der Fernsehwerbung war es mir nicht so ganz, oder konnte ich mir nicht so ganz erschließen, auf was das rauskommt und wieso das überhaupt so heißt, wie es heißt. Aber dann habe ich gedacht, das ist eigentlich schon ganz cool, die Idee. Vor allem kann jeder, der die Show dann zu seiner Show macht, die auch so gestalten, wie er will. Und das finde ich halt auch nochmal brutal interessant. Dann ist nicht einfach so, also es ist an sich zum größten Teil eine Quizshow, eigentlich die ganze Zeit, oder? Ja, schon. Und ich mag Quizshows eigentlich aktuell meine, oder sonst war meine Lieblingsquizshow eigentlich Gefragt, Gejagt. Kommt, glaub, auf dem NDR oder sowas. Ich glaube, bei ARD kommt es sogar auch. Ja, auf jeden Fall ist in der ARD-Mediathek drin mit dem Bommes, der super sympathisch ist. Aber da ist es halt immer Schema F. Da passiert immer genau das Gleiche. Es sind halt nur Fragen. Und die Show hat den Vorteil, dass viele Fragen schnell hintereinander kommen. Da wird nicht wie bei Wer wird Millionär eine halbe Stunde die gleiche Frage diskutiert und dann nochmal Werbung gemacht und dann nochmal das Publikum gefragt und der Joker und hier und da. Und das ist auch ein Vorteil bei Wer stiehlt wem auch immer die Show. Nee, wer stiehlt mir die Show, heißt es eigentlich. Ja, das eigentlich, ist mal anders. Wenn es Joko moderiert, heißt es, wer stiehlt mir die Show. Aber wenn es halt, wenn Joko die Show geklaut wird, dann heißt die Show halt, wer stiehlt in dem Fall Anke Engelke die Show oder Teddy Teclebran oder ähnliche. Okay, hast du eigentlich alle Folgen davon angeguckt? Ja, also wie es halt so ist, mal fällt mal eine mal aus zwei, aber sonst bin ich eigentlich richtiger Fanboy. Vor allem besonders gut gefällt mir daran, wie kreativ die bei den Spielen sind. Ja. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob das da schon drin war, auf jeden Fall haben die in einer Folge in der jetzigen Staffel so eine Art Verstecken gespielt. Also der Gesuchte hat ein übergroßes altes Taschentelefon bekommen, das war ungefähr 40 Zentimeter groß und da war eine Kamera drin, wahrscheinlich von einem iPhone oder ähnlichem. Und dann haben die sich, also der Gesuchte hat sich im Studio irgendwo verstecken müssen. Und Joko, der Moderator, war dann mit dem anderen Telefon verbunden, so walkie-talkie-mäßig. Und dann wurden dem Gesuchten die ganze Zeit Fragen gestellt, wo er sich versteckt hat. Und die anderen mussten ihm suchen. Und solange er nicht gefunden wird, darf er auf die Fragen antworten und er hört die Fragen über dieses Telefon. Okay. Und dadurch, dass die ja alle verkabelt sind, hört man die ja im Studio, deswegen kann man nicht aus der von der Geräusch. Ja, das habe ich mir gerade überlegt. Okay. Hören, wo er denn herkommt. Richtig gut. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Oder das kam noch nicht bei mir, bin ich aber auch gespannt. Ich glaube, ich muss die alle jetzt nachgucken, weil die mich schon irgendwie sehr gefesselt haben. Da war eins, da mussten sie, während sie Fragen beantworten, in einem bestimmten Zeitfenster auf einen Buzzer drücken. Also sie drücken drauf, wenn es losgeht und dann müssen sie gleichzeitig die Zeit abschätzen, was glaube, niemand wirklich richtig gut kann. Das sind halt auch Sachen, die übt man ja nicht. Und dann muss man aber gleichzeitig noch dran denken, die Fragen zu beantworten, weil die ja dann auch Punkte geben. Es bringt nichts, nur irgendwie die Zeit abzuschätzen oder nur Fragen zu beantworten, weil wenn man nicht im Fenster ist, kriegt man keine Punkte und wenn man keine Fragen beantwortet, kriegt man auch keine Punkte. Deswegen aus so Kombination aus so verschiedenen Fähigkeiten sind ganz witzig und alle Sachen, die mit Musik zu tun haben, sind auch sehr gut. Ja, das macht richtig Spaß auf jeden Fall, weil es so abwechslungsreich ist. Ja. Ja, und trotzdem alles überschaubar, nicht gleich so übertrieben wie bei Schlag den Raab, wo sie dann auf einmal draußen irgendeine Quadbahn oder eine Rennstrecke aufgebaut haben und dann so, sondern alles noch irgendwie an sich im Studio spielbar so. Ja. Das ist auch die Kunst, so das interessant zu machen, aber trotzdem nicht zu übertreiben irgendwie. Ja, am Ende gibt es ja immer das gleiche Spiel in der letzten Runde. Also es gibt 9 Spielrunden und in der letzten Fragerunde passiert immer dasselbe und zwar spielen die dann das Prompter-Spiel. Ja. Das heißt, da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen. Ja. Aber generell die Spielnamen sind richtig gut. Die sind meistens irgendwelche Wortspiele, vor allem bei der. Also ich habe 2 Folgen angeguckt und die mit Anke Engelke, die waren echt überragend. Mir fällt natürlich jetzt keiner mehr ein, so auf Anhieb, aber es waren alles Wortspiele und alle halt irgendwie dann wieder auf die Situation oder auf das Thema von diesen Frageaufgaben bezogen. Ja, und jede Runde hat quasi einen eigenen Jingle, weil da ist eine Liveband im Studio, ja, die einfach alles, was akustisch im Hintergrund passiert oder halt auch im Vordergrund, wie bei Musikspielen, spielt. Und die Band ist, glaube ich, so bestimmt so 10-köpfig, auch mit 2 oder 3 Sängerinnen. Ja. Genau. Und die können auch sehr viele Instrumente. Es gab ein Spiel, da mussten sie das von einer Instrumentkategorie, also zum Beispiel von einem Saxophon, wurde ein Lied gespielt, das war unterbrochen. Immer wurde von 2 Instrumenten abwechselnd gespielt und eins war die ganz große Version von dem Instrument und eins die ganz kleine Version von dem Instrument. Und dann war das halt vercheckt, weil auf einmal die Melodie so riesengroße Sprünge macht und es deswegen auch sehr erschwert war, das Lied an sich zu erkennen. Ja, macht schon Spaß, dazu zu schauen. Spaß. Besonders gut gefällt mir auch, wenn irgendwie so leise Quizrunden sind, das Rumgeplängere von dem Pianist. Ja, ja. Oder von diesem Percussion-Typ, der dann irgendwelche Shaker hat, die er so langsam nur so dreht, ja, oder auf irgendwelchen Metallklömsel-Dingern rumstreicht und so. Und dann filmen sie den ab und zu, wenn gerade eine Pause entsteht und er guckt dann immer so amüsiert in die Kamera rein und freut sich, dass er da gerade ein bisschen die Hintergrundstimmung macht. Ja, und dann merkt man erst so, wow, das ist ja alles von Hand alles eingespielt, nicht wie bei Wer wird Millionär oder ähnliches, wo die ganze Zeit das Gleiche kommt. Ja. Richtig gut. Aber wer ist eigentlich dieser Ricardo? Ich habe das nicht gecheckt. Das ist ein Model. Ich weiß es nicht. Das weiß niemand. Das ist nicht so mein Milieu. Ich habe mir auch keine Mühe gemacht, das zu googeln, aber alle, klar, in der Show gehen es halt davon aus, wie wenn den jeder kennt, aber das ist sympathisch, muss ich sagen. Ich finde, er macht so einen ganz, ganz, ganz netten Eindruck so. Also ist nicht einer, der irgendwie nervt oder so. Weil das ist auch das Schlimmste für so eine Show, wenn irgendein, ja, an sich sind es ja schon alles Promis, außer die Wildcarder, auch eine coole Idee eigentlich. Mhm. Aber die Promis, wenn da einer dabei ist, der einfach ein bisschen ein Idiot ist, dann ist es gleich so unterschwellig immer da und nervt einfach einem. Ja, die Gäste sind generell auf einem hohen Niveau. Die hatten ja auch Bastian Pastewka da, Teddy Teclebran und Thomas Gottschalk war in der ersten Staffel. Das war auch super, weil der ist halt einfach mega, mega witzig. Der findet jeden Gag und haut ihn auch einfach raus, obwohl es nicht witzig ist, aber trotzdem, weil es halt Thomas Gottschalk macht, ist halt trotzdem wieder so irgendwie witzig, unterhaltsam. Ja, also da haben sie schon richtig einen ausgepackt. Ja, ich glaube, ich muss da dranbleiben und noch ein paar Folgen weiter gucken, von dem her. Also wenn ihr es noch nie abgecheckt habt, könnt ihr es jederzeit auf Join gucken. Da hat es nur das kleine Problem, da kommen immer Werbungen zwischen rein, zufällig, manchmal sogar richtig unterbrechend, weil ihr guckt es ja nicht offiziell, da gibt es ja die Werbeblöcke an speziellen Stellen, so wie es halt Sinn macht, aber in dem Fall kommen die einfach random an irgendwelchen Stellen. Uns kommen meistens genau die gleichen Werbungen, was auch ein bisschen nervig ist. Und wenn man es live anschaut, kommt tatsächlich, ja, was heißt relativ viel Werbung, also oft, aber richtig, richtig kurz. Okay. Höchstens, ich würde mal schätzen, so 4 Minuten. Okay. Und das ist ja wirklich ausreichend, um kurz aufs Klo zu gehen, sich was zu snacken zu holen oder was zu trinken. Und dann geht es einfach auch direkt weiter und das ist genial. Ja, das ist sehr gut. Goodie, goodie. Ja, gute Empfehlung auch. Ja, eigentlich wollte ich es gar nicht als Empfehlung ballern. Ja. Es stand nicht unter Empfehlung, sondern unter allgemein. Ja, aber ich baller noch eine Empfehlung. Sehr gut. Ja. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, und zwar habe ich diese Woche auch was angeschaut. Vielleicht hast du es auch ein bisschen so auf Social Media gesehen. Und zwar war ja diesen Sonntag der Pro Bowl. Mhm. Und die ganze Woche davor waren ja diese Skill-Competitions, diese Spielchen. Hast du davon was mitbekommen? Ja, mir hat es ein Geschäftskollege erzählt, aber ich habe mich dann nicht weiter damit befasst. Ja, auf jeden Fall, der Pro Bowl ist von der NFL ein All-Star-Spiel, wo die besten Spieler der Season der zwei Ligen aufeinander kommen von NFL. Die ist ja gesplittet in zwei Hälften, die AFC und die NFC. Und dadurch, davon die besten Spieler, die machen dann so kleine Spielchen gegeneinander, so Völkerball und wer macht den krassesten Catch und wer wirft den Ball am besten durch so Ziele durch oder auf Ziele drauf. Mhm. Und das macht richtig Spaß anzuschauen. Gibt's auf YouTube zum Beispiel gerade dieses Völkerballspiel, da spielen dann halt die Wide Receiver, also die Passempfänger und die Quarterbacks, die den Ball werfen, gegeneinander, weil die können das ja auch richtig gut werfen und fangen und das ist auch auf einem hohen Niveau und macht richtig Spaß zuzuschauen. Wie findet man das? Auf YouTube einfach Pro Bowl Skill Competition eingeben. Und dann gibt es auch von den vergangenen Jahren und die sind da richtig kreativ über die Jahre hinweg. Sachen. Ja, es gibt so Basics, wie zum Beispiel dieses Precision Passing. Mhm. Da werfen die Quarterbacks oder auch Nicht-Quarterbacks auf so Pappziele, die dann auch durchbrechen, okay, wenn der Ball das Ziel hittet. Dieses Jahr waren es auch Roboter, die einfach so quer übers Spielfeld sauen und die musst auch treffen. Gibt extra Punkte. Und wenn da halt so No-Quarterbacks sind, die einfach nur die ganze Zeit auf ein Ziel ballern und es nicht treffen, das ist halt auch witzig anzuschauen, weil die einfach mega trashige Taktik haben oder Technik. So wie wenn wir jetzt den Ball dahin werfen würden. Weiß nicht, ob es sehenswert wäre, aber vielleicht unterhaltsam. Ja, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Für uns auf jeden Fall. Und in den letzten Jahren gab es auch öfters mal Kick-Tack-Toe. Da haben sie das Field-Goal genommen und da rein ein Tic-Tac-Toe-Feld gemacht und haben die Kicker quasi ein Tic-Tac-Toe ausgespielt, was halt viel unterhaltsamer macht. Ja. Und da selbst wenn man wüsste, wo man es hinsetzen muss, muss man erst mal dahin treffen, um es hinzusetzen. Ja. Kick-Tac-Toe. Ja. Ja, und so geht es halt immer weiter. Das ist halt mega spielerisch aufgebaut und macht halt Spaß zuzuschauen. Oh, weil da einfach die Besten der Besten aufeinandertreffen. Aber die werden vor den, also die bei diesen Skillspielen mitmachen, sind auch die nachher spielen. Genau. Oder nicht unbedingt. Doch, die spielen nachher auch im Pro Bowl. Okay, und aber die Leute, die im Pro Bowl spielen, werden doch von der Community oder von der Allgemeinheit ausgewählt, oder? Fast. Also es gibt sowohl ein Voting von der Community, also den Zuschauern, und dann gibt es noch ein Komitee von der NFL und ehemaligen Spielern, die das dann absegnen, die auch ihren Senf dazugeben und daraus zusammen ergibt sich dann das Roster. Okay. Ja. Ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, macht richtig Spaß. Hoffentlich schaffe ich es auch, da so ein paar Ausschnitte in die Story zu packen, dass ihr nicht selber danach suchen müsst. Yes, so ein Video dauert auch nur 10 Minuten, da macht man nichts wert. 10 Minuten ist eine gute Länge für ein YouTube-Video. Und es kommt, glaube ich, auch nur am Anfang kurz Werbung. Sehr gut. Ja. Ja, gut. Ja, das war's von meiner Seite. Das war deine Empfehlung. Ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende von der Folge. Gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges? Oh, das ist immer so eine Sache. Immer wenn du das sagst, dann fällt mir einfach nichts ein. Okay. Aber ja, ich würde auf jeden Fall mal den Leuten ans Herz legen, am Wochenende, wenn ihr es irgendwie schafft, am Montag nicht ganz verballert zur Arbeit müsst oder im besten Fall sogar Urlaub habt. So wie ich. So wie ich auch. Euch den Super Bowl einmal anzugucken und das live mitzuerleben, was da für eine Gaudi ist. Am besten in einer großen Gruppe, am besten mit viel Snacks und viel alkoholischen Getränken. Und dann auch die überragende und wohldurchdachte Halbzeitshow euch anzugucken. Ja. Live, nicht im Nachhinein, da wirkt sie wahrscheinlich nicht mehr so. Ich glaube, da muss man kurz für Werbung machen. Und zwar für all die Hip-Hop-Fans da draußen. da ist Eminem dabei und Snoop Dogg und Dr. Dre und Kendrick Lamar und noch so eine Tussi, die ich kenne. Ich kenne Lieder von der. Ich kenne die nicht. Ja. Doch, ich habe dir doch mal gesagt, du sollst das erste. Ja, habe ich nicht geschafft, weil die halt echt nicht so wichtig ist, glaube ich. Aber ich glaube, die wird es schon spielen und dann wirst du sagen, jetzt kennst du. Wahrscheinlich schon. Es lohnt sich schon und wir machen auch gutes Essen. Ich habe vor, für die Jungs und Mädchen ein Pulled Pork zu machen. Ich freue mich richtig darauf. Ja, ich hoffe, es wird auch richtig gut, weil ich habe schon die ganze Woche richtig Angst, dass das richtig in die Hose geht. Okay. Wir haben genug Snacks gekauft, um das zu kompensieren. Ja, aber sonst bestellen wir halt irgendwas. Wenn es so schon losgeht, das wäre richtig geil. Das wäre hauptbitter, weil ich habe auch einen guten Plan. Ich will es zuerst. Nee, das sage ich jetzt nicht. Sonst kommen die Leute auf mich zu und sagen, so kann ich das nicht machen. Ich habe genau so meinen Plan durchdacht. Ich glaube, das wird schon gut. Ja, ich hoffe es. Ja, dann, wenn es nichts mehr gibt. Nee, von meiner Seite aus nicht. Sehr gut. Dann wünsche ich euch mal wieder ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, schaut den Super Bowl an, kommt nicht zu übermüdet oder zu angetrunken zur Arbeit, sondern macht dann halt einfach krank oder sowas. Okay. Und genießt die Zeit bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.